Kapitel 3 Übung A16 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Danken. Bilder. Trinken. Internet. Stadt. Und. Backen. Haben. Planen. Verpassen. Gelb. Geben. Tage. Kaufen. Drucker. Tag. Hemd. Student. Wand. Geld. Freund. Dokument. Stift. Kleid. Land. Ab. Gelb. Verb. Lieb. Dank. Tag. Dialog. Mein Freund braucht Geld für das Hemd. Hören Sie den Dialog. Sie trägt jeden Tag ein neues Kleid. Ergänzen Sie das Verb. Liegt das Dokument im Schrank